Kundgabe 5626. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.03.1953. Verwaltung des Amtes, das Gott gegeben hat. Euch ist ein Amt gegeben worden, und dieses Amt zu verwalten, dazu gebe ich euch auch die Kraft. Also müsset ihr mir nur euren Willen geben, und alles wird sich dann so fügen, dass ihr eure Aufgabe erfüllet. Meine Wege sind oft wunderbar, und was euch unglaublich erscheint, ist mir möglich. Was euch unverständlich ist, kann euch plötzlich verständlich werden, wenn ihr nur meine Führung an euch verfolgt und euch völlig widerstandslos dieser Führung überlasset. Von euch verlange ich nur eifrige Tätigkeit, dass ihr nicht nachlasset in eurem Streben, dass ihr nicht lau und gleichgültig werdet, weil es um etwas Großes geht, das durch euren Willen geleistet werden kann. Oftmals werdet ihr in Zweifel geraten. Ihr werdet manches nicht begreifen können, was ich von euch verlange und was euch nicht möglich erscheint. Und plötzlich wird sich alles so fügen, dass euch das möglich ist, was ich von euch fordere. Denn mir ist nichts unmöglich, und mir liegen alle die Seelen am Herzen, die in Gefahr sind, verloren zu gehen für endlos lange Zeit. Dass ich euch zubereite zu starken Helfern, dass ich euch selbst belehre und euch also gebe, was ihr benötigt zu der Arbeit, die ihr mir leisten sollet, soll euch Beweis genug sein, dass ich euch eine Mission auftrage, die ich als wichtig ersehe. Unverständlicherweise wähle ich mir meine Hilfskräfte so aus, wie sie fähig sind. Ich brauche nur euren Willen. Alles andere lenke ich in weiser Voraussicht des möglichen Erfolges. Zudem wandelt keiner meiner Knechte allein. Ihn begleiten zahllose Lichtwesen, die ihn unterstützen. Die geistigen Führer betreuen ihn, und er steht also unter deren Obhut, was so viel besagt, als dass jede Sorge unnötig ist, da diese Wesen die Sorgen übernehmen und in meinem Auftrag eure Wege ebnen. Und diese werden euch auch ständig Kraft übermitteln, wenn ihr schwach werdet, denn sie wissen um eure Mission und freuen sich über jeden Menschen auf der Erde, der sich ihrer Erlöserarbeit anschließet und sie nun gemeinsam wirken können. Wer von mir ein Amt erhält, der wird es auch verwalten können. Sorget euch also nicht um den geistigen Fortgang eurer Arbeit. Sorget euch nicht um mangelnde Kraft, sondern lasset nur den Hausvater sorgen und tuet als gute Knechte, was er euch zu tun heißet. Werfet alle Sorgen auf mich und hebet die Augen auf zu mir, von dem euch immer Hilfe kommt. Amen.